Ich bin Rebecca Maschke und ich spreche heute mit Frau Anke Brinkmann aus dem Bereich Services and Cost Controlling and Quality Management bei der Vattenfall Europe Business Services GmbH. Ja, willkommen heute, Frau Brinkmann. Herzlich willkommen. Welche Stellenwert und welche Bedeutung hat das Thema Shared Service Center, insbesondere den Bereich HR betreffend, für die Vattenfall Europe Business Services GmbH? Es hat einen sehr hohen Stellenwert, gerade jetzt, wo wir halt internationaler ausgerichtet sind und unsere Regionen Benelux und Nordic mit integrieren oder diese uns integrieren quasi, hat das einen sehr, sehr hohen Stellenwert, sich genau noch auch mal diese HR-Prozesse im Shared Service Center anzuschauen.